Sambo. SR Verkehrsinfo von 20 Uhr. Im Jura ist die A16 Richtung Boncourt zwischen Basse-Cour und Glovelier nach einem Unfall gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau mit nur einer halben Stunde Wartezeit. Und in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern ab Kriegstetten bis Kirchberg stockender Verkehr im Baustellenbereich. Und jetzt ist es 8 Uhr. SRF 1 Nachrichten. In SBB-Zügen ist politische Werbung bereits erlaubt. Jetzt wird dies auch in den rund 1700 Schweizer Postautos möglich. Parteien, Initiativ- und Referendumskomitees oder Kandidierende für politische Ämter dürfen künftig im Innenraum der Postautos Werbung auf Hängekartons oder Bildschirmen machen. Das hat die Geschäftsleitung von Postauto Schweiz entschieden. Die SBB war 2012 durch ein Bundesgerichtsurteil dazu gezwungen worden, politische Werbung in Bahnhöfen und Zügen zuzulassen. Die Bundesverwaltung hat letztes Jahr 540 Aufträge vergeben, ohne dass es zu einer Ausschreibung kam. Das ist weniger als im Vorjahr. Damals lag die Anzahl dieser sogenannten freihändigen Vergaben noch bei 639. Das geht aus dem Bericht über das Beschaffungscontrolling des Bundes hervor. Der Wert der freihändigen Vergaben letztes Jahr betrug über 1 Milliarde Franken. Etwa 2 Drittel davon wurden für die Nachrüstung des Funknetzes Polycom ausgegeben. Bei der Nachrüstung des Funknetzes für Polizei, Feuerwehr und Teile der Armee war der Bund an den Lieferanten gebunden. Das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA dürfte dieses Jahr nicht mehr zustande kommen. Das haben der slowakische Wirtschaftsminister Peter Žiga und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström gesagt. Dies sei die Einschätzung der EU-Wirtschaftsminister nach einem informellen Treffen zu TTIP in Bratislava. Das ursprüngliche Ziel war, die TTIP-Verhandlungen bis Januar 2017 abzuschließen, vor Ablauf der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama. Die beiden jetzigen Präsidentschaftskandidaten, Hillary Clinton und Donald Trump, kritisieren das Projekt. Der Aktienkurs des Kurznachrichtendienstes Twitter hat heute gut 20% zugelegt. Das ist der größte Kurssprung seit dem Börsengang 2013. Grund dafür ist ein Bericht des US-Wirtschaftsnachrichtensenders CNBC, gemäß dem Twitter kurz vor dem Verkauf stehen soll. An einer Übernahme interessiert seien der Internetdienstleister Google und Salesforce.com, ein Anbieter von Cloud-Computerlösungen. Ein Verkauf sei bis Jahresende möglich, so CNBC. Dieser Bericht wurde nicht bestätigt. Twitter hat bis jetzt noch nie einen Betriebsgewinn verzeichnet und hat in jüngster Zeit auch Werbekunden an Konzerne wie Google oder Facebook verloren. Zum Tennis. Stan Wawrinka hat sich beim Turnier im russischen St. Petersburg für den Halbfinal qualifiziert. Er gewann gegen den Serben Viktor Troicki in 2 Sätzen. Wawrinkas Halbfinalgegner ist der Spanier Roberto Bautista Agut. Das Wetter. Am Samstag ist es im Norden überwiegend, im Tessin nur zeitweise sonnig, die Temperatur um 21 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, am Mikrofon Konrad Muschk, verantwortlich Andreas Freudig. SRF Sport. Und heute zu oben zu oberst auf der Liste Eishockey, am Mikrofon Janine Bohrer. 5 Partien gibt es heute zu oben im Schweizer Eishockey. Eine davon Langnau als Tabellenletzte mit nur 1 Punkt gegen ZSC Lions, die 2. sind. Dass Langnau heute punktet, ist wenig wahrscheinlich. Oder wie sieht es aus, Matthias Mati? Also wir sehen auf jeden Fall engagierte SL Tigers in den ersten 14 Minuten, das kann man sagen. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie nach diesen Trainerdiskussionen bereits in der ersten Phase hier im Emmental die Spieler nicht würden richtig spielen oder sich irgendwie gegen Trainer auflehnen. Also das gar nicht. Im Gegenteil, es war eher Langnau, der bessere Chancen hatte. Tigers haben vor allem in der 11. Minute mit dem Raphael Kuhnen die ganz grosse Möglichkeit gehabt, im Powerplay 1-0 in Führung zu gehen. Aber eben, wie so oft bis jetzt in der Anfangsphase der Meisterschaft, weil die Böcke halt auch nicht rein. Und bei den Lions muss man sagen, mit dem Bombenkader, wie die sind gestartet in die Meisterschaft, die sind natürlich immer gefährlich und das wird ganz sicher ein schwieriger Match. Im Moment steht es noch 0-0 zwischen den SCL Tigers und den ZSC Lions. 5 Minuten noch zu spielen im ersten Drittel. Dann spielt auch der aktuell führende Lausanne gegen den Schweizer Meister von letztem Jahr, Bern. Lausanne hat den besseren Start verwünscht und führt 1-0. Und auch im Gang ist Zug gegen Biel, der dritte gegen den zweiten. Das tönt nach einer ausgeglichenen Partie. Lukas Pfiffner. Ja, durchaus. Wir stehen in der 16. Minute. Zug hat bis jetzt die ein oder andere Chance gehabt, aber es heisst noch 0-0. Die Innerschweizer und Zentralschweizer haben die ersten 3 Heimspiele alle gewonnen. Biel in dieser Saison positiv überrascht und der reizvoll Vergleich heute oben verläuft bis jetzt einigermaßen ausgeglichen. Dass Zug ein paar Szenen mehr im Angriffsdrittel gehabt, ist vor allem auf das zurückzuführen, dass Mannschaft vom Trainer Harold Kreis bereits einmal hat können in Überzahl spielen, wo nämlich der Bieler Verteidiger Marco Maurer 2 Minuten Strafe abgesessen hat. Biel spielt heute nur mit 3 Ausländern. Der Mick Flicker ist neu verletzt. Gäste zeigen bis jetzt einen guten Mittelweg zwischen Vorsicht und Aktivität gegen Führer. Nach 16 Minuten heisst Zug 0, Biel 0. Und hier noch die anderen Zwischenresultate. Genf gegen Fribourg ist am Spielen. Genf führt zurzeit mit 1-0. Und Ambri führt auswärts gegen Kloten mit 2-0. So viel vom Sport. SR Verkehrsinfo von 20.06 Uhr. Westschweiz A5 Richtung Neuenburg zwischen Körner und Thiel nach einem Unfall gesperrt. SRF 1. Hörspielabend auf SRF 1. Willkommen und freuen Sie sich auf ein besonderes Hörspiel. Es geht um die Schweizer Bergwelt. Und die ist ja bekanntlich voll von geheimnisvollen Gestalten. Wir stellen Ihnen heute Abend hier in diesem Hörspiel Diala vor. Und sie ist natürlich auch das Thema von diesem Hörspiel, das Sie heute hören. Aber was ist das, eine Diala? Einfach gesagt, Diala ist eine Bergfee. Und es heisst, wir treffen sie im Engadin. Aber gibt es jetzt die Diala wirklich? Und wenn sie gibt, kann man sie vielleicht sogar ja sehen oder ihr begegnen? Der Hörspielmacher und Musiker Martin Bezzola hat schon in seiner Kindheit von den Dialas gehört. Und jetzt als Erwachsener ist er nochmal in den Engadin gereist, ausgerüstet mit Mikrofon, Aufnahmegerät und er hat sich auf die Suche gemacht. Das Resultat ist eine spannende Exkursion mit faszinierenden Geräuschen und Klängen und mit vielen Stimmen und zum Teil auch auf Rätoromanisch gesprochen. Stimmen also von den Leuten, die sich im Reich der Bergfee bestens auskennen. La Nuvola de Pradavant, die Wolke von Pradavant, ist ein Hörstück, das Martin Bezzola im letzten Jahr realisiert hat. Er ist dafür auch mit einem der Hauptpreise am diesjährigen Sonor Festival in Bern ausgezeichnet worden. Sonor, das ist das Schweizer Festival für unabhängige Hörproduktionen. Also, da zum ersten Mal auf SRF La Nuvola de Pradavant von Martin Bezzola. Durante la raccolta da fain, alla diala rasa ora in attuaglia sin il pradavant e centà sin quelle spaises perché il spurs aien in saceda gentar ed ella ha dit mangia e lascia. Ed allora ein famiglia in nausch en gulain cedun d'argent, sin quai alla diala comenzà a brgi ed è fuggida. E minchon ven il nivel de pra davant e lascia crudar plievges in il pra. Mo 4 de guts mincia giada. Quai è la vendeccia della diala. Das könnten wahrscheinlich alle sehen. Es ist, glaube ich, nicht so gute Voraussetzung, wenn es uns verroden jetzt einfach an den Haaren herzieht, dass jetzt die Fee die Nacht muss sehen, oder? Es könnte sein, dass nicht. mir passiert. Also im Winter kommentiert ihr alles nicht. Im Winter nicht? Nein, nein. Wir sollen es dann aus den Löchern kommen, wenn alles eingesagt ist. Also das ist wie bei den Murmeltieren, oder? Die kommen dann auch nicht führen. Mhm. Nein, nein, das ist in der Saison, wo Bauernarbeit am härtesten ist, also die Heusaison. Also ich wüsste, das wäre schwierig. Ich wüsste ein paar Orte, wo sie gewesen sind, aber die sind dann durch menschliche Fehler und sind sie vertrieben worden. Ich wüsste nur noch, wo sie nicht mehr sind. Wo sie sind, weiss ich nicht. Das ist ein Geheimnis. Aber zuerst würde ich schon die Orte abschreiten, wo es Sagen gibt darüber. Wo ich aufgewachsen bin, wüsste ich ein paar Orte, wo einfach geheimnisvoll sind. Einen Ort in der Natur. Es gibt ja so Waldlichtungen oder so mystische Plätze, wo man wirklich die mystische Kraft spürt. Der Wald über dem Dorf, über dem Morsch, Bastiagrigia. Und dort geht die in mich rein. Östlich vom Dorf, die Region heisst Pazza. Und dann? Das sind Felsen und Höhlen. Und dort könnte natürlich schon sein, dass... Ins Herzchakra? No. Also in die Herzqualität. Die alles rum wären. Und dann warten. Offen sein für Begegnungen, wo man halt nicht erzwingen kann. Also ich bin vor allem Schauspieler, Sprecher. Also das Erste würde ich sagen, Martin Betzolas Suche nach den Dialas, Erzähler im Feature, Krishan Krone. Ja. Also eigentlich ist es wie ein Interview, ne? Ja. Wie war deine Reise? Hast du sie gefunden? Ja, genau so. Wann hast du sie zum ersten Mal gesehen oder in der Fantasie gesehen oder so? Ich weiß gar nicht, muss ich mir irgendwie Notizen machen? Ich gebe dir mal ein paar. Ja. Brauchst du Papier? Ja, gerne. Ich habe den ganzen Stapel. Also ich glaube, man muss oder man darf möglichst auch ohne fixe Vorstellung sein, wie sie sich zeigen. Bulbären ist natürlich auch ein Hotspot. Dort hat auch eine Fee gewohnt. Eine Fee ist ein Diale. Fee ist verklärt, aber die Diale... Das entspricht nicht ganz. Diale ist etwas anderes. Es kann sein, dass ein inneres Bild kommt. Vielleicht eben gerade wegen diesen Geissenfüßen. Das ist... Oder dass ein Geruch kommt oder ein Klang... Oder nicht nur eine verklärte Gestalt. Was ist Diala? Das ist eine junge Frau, ganz in Weiss gekleidet und sehr freundlich, aber diskret. Schüch und zeigt sich nicht allen und nicht überall. Sie ist sehr hilfreich, aber sie vertreibt es nicht, dass man ihr zu nahe kommt und sie nach ihrer Identität fragt, Herkunft, Name. Sie hat keinen Namen. Eigentlich sind es... Sie vertreibt es nicht, dass man sie zu fest anschaut. Energiegebilde. Also vom Körper her ist sie... Ein Duft, etwas ganz, ganz Feines. Menschlich bis auf Füße. Geissfüße. Ich fände es schon gut, wir würden vielleicht durch die Geschichte gehen. Und du fragst nach, wenn dich was interessiert oder wenn du was wissen möchtest. Ja, genau. Also weißt du, meine erste Frage wäre zum Beispiel wirklich, als Kind, hast du ja die Dialas kennengelernt eigentlich, oder? Mhm. Wie hast du sie dir vorgestellt? Die waren ziemlich konkret, weil mein Vater hat so eine Puppe gehabt, in so einem Stab, in so einem Köcher drin, und die hat er dann so hinter dem Bett hervorgeholt. Okay. Und dabei so durch die Zähne gepfiffen, so Und so getan, wie wenn die jetzt hinter den Berg hervorgeflogen käme. Und dann ist die da aus diesem Köcher rausgekommen. Und das war eine Puppe, die hat meine Mutter gemacht. So aus, was ist das, so Papier-Masche. Ja, ja. Silbrige Haare. Und sind die hübsch? Blaues Kleid. Ja, ich fand sie so ein bisschen beides. Ein bisschen unheimlich. Ja. Weißt du, was ich gerne noch machen würde, ist der erste Teil. Weil da habe ich total schöne Aufnahmen von meiner Großmutter noch. Ah, echt? Ihre Stube, das war so die Homebase im Engadin oder so. Ich erinnere mich ganz besonders an die Essecke, das war auch Teil der Stube. So eine Filzbank, so aus rotem Filz, der wirklich so gekratzt hat, wenn man kurze Hosen an hatte. Dieses auf dem Filzbank nach hinten rutschen. Kennst du das? Ja. Da nun. Ach, ciao, ciao. Seine Großmutter, Elsa Bezzola. Skål. Das ist ein Niederhose, wenn ihr euren Beinahe da ihr Fleisch. Spaß. Hi, ich schiebe aber. Tjandri, dunke. Hi. Mein Wein. Mo. Skoise kuntai. Mo. Und hinter mir im Rücken auf der Durchreiche zur Küche war ein Kassettengerät. Und daneben ein Stapel, nicht viele, so 10 Kassetten. Und die habe ich rauf und runter gehört. 150 Gramm Yamahami-Brot, ein bisschen Lauchgemüse und wie gesagt, für mich endlich mal eine warme Suppe. Auf einer leeren Kassette, die sie selber aufgenommen hat mit ihrem Mann, haben sie das Tape ausprobiert und ob man da jetzt vom Radio was aufnehmen kann. Dann saßen die beiden um dieses Gerät rum und haben da den Knopf endlich gefunden und dann hört man so aus dem Rauschen so eine Melodie mit Streichern. Und geht dann aber gerade wieder weg, versinkt wieder in diesem Rauschen. Und dieses kleine Ding, das war für mich, das drückt diese ganze Nostalgie und die Erinnerungen an die Kindheit und all das ist in diesen 3 Sekunden Musik irgendwie drin. Gibt es? Ich kann auch noch mehr gehen. Ich muss einfach, kann ich auch. Also ich höre es ja. Kannst du ja auch hören? Ja. Wenn ich den Kopfschutz ein bisschen höre. Also zum Beispiel Erinnerungen an Chalanda Marz. Ja, es ist fast zu nahe. So, Erinnerungen an Chalanda Marz. Erinnerungen an Chalanda Marz. Jetzt mach ich's, hä? Erinnerungen an Chalanda Marz, wo ich mit einer kleinen Glocke geduldet wurde vor den Großen. An die Brücke, hoch über den Inn aus grün lackiertem Stahl. Die Band meines Vaters, Blind in Pinha, die in Volpera Tanzmusik spielte. Wie mein Vater meine Mutter kennenlernte. Die Minigolfanlage in Volpera. Der Geruch von Arvenharz im Winter. Die Nadeln der Lerchen im Schnee. Aua Forta, das eisenhaltige Wasser aus dem Brunnen im Dorf. Stückenius, der Spielzeugladen. Das Erbe meines Großvaters. Restbestände an Kabeln aus dem Elektrizitätswerk. Den Riesenbovist, den meine Großmutter und ich einmal gefunden hatten. Ein Ort war bei meiner Gotte, die Manger. Ja. Siehst du das? Ja. In Cherson. Und zwar waren wir da spazieren vor dem Haus, so an dem Inn entlang. Und da gab es so einen Felsen. Und da habe ich wohl gesagt, da wohnen die Diales. Und das war dann von diesem Moment an der Grab des Diales oder der Fels der Diales. Und da wollte ich wieder hin. Also wir machen diesen Spaziergang nochmal und schauen uns diesen Felsen nochmal an. Und das haben wir dann gemacht. Sie hatte gar keine Freude am Mikrofon selber, aber Naja, so widerwillig sind wir dann losspaziert mit ihrem Mann und ich bin einfach an diesem Felsen vorbeigelaufen. Ich habe den nicht mal wahrgenommen. Era qua qua? Sì, però non era qui su mur. Ed era una portina più piccola e una porta ai Tarnfarbe, sai, disegnato se pittorasi. Das war ein Metalltürchen am Wegesrand, so ein kleines tarnfarbenes Metalltürchen vom Militär. E la pensaccia tu sarà di geluzzi, tu non vezzi più qua. Ma non even da là, e tu te rasciate in piccinino. E loro sarai a crescere, la via è un paio in pinora. Seine Gotte, Menja, und ihr Mann Ruadi Villetta. Ma non è un grappa molto... Giarsun. Ja, könnte er qui. Er ist weiter. Nein, es schrumpft. Das ist crescere. Das ist nicht grand. Irgendwo... glaube ich, gibt es ja immer noch so einen Ort in dir, der genauso das genauso noch empfindet wie damals. Und das ist vielleicht auch das, was es ausmacht, was diese Wesen auch dann existent macht oder stark macht oder, ja. Oder auch wenn sie nicht sichtbar sind. Mette davanti a te un piccio, ne forza della cresce erba o se ne impada più. Io sarà stato più e non even andando qui a spasso, di oh, qui è stato il diavolo. Ah, ja, qui è stato il diavolo, è is a mal per te? Ma non è schlimm? Nein, überhaupt nicht, nein. Diese Geschichten, die wurden dann abgelöst durch Fantasy-Bücher und dann Star Wars und Herr der Ringe und all dieses, ja, die ganze Fantasy-Welt. Und irgendwann haben mich die wieder angefangen zu interessieren. Wieso, weiß ich ja nicht genau, aber ich habe mich dann halt auf die Suche gemacht nach dieser Diala, oder? Ja. Gibt's die noch? Das würde mich interessieren, warum sie dir wieder in den Sinn gekommen sind. Sie existieren vor allem dort, also sie leben dort, im Engadin. Eigentlich nur im Unterengadin, also so bis hier, so bis Ramosch, Schlin und rauf bis vielleicht Zernetz, Zurz. Has quoque corrupta dixerunt, voce dialessa. Und dann auch hier im Münstertal. Ah, muss da hier. Ja. Und hier... Da warst du auch, da war oder? Ich auch, ja. Und zwar war das ein Tipp von Jasper Bult, den ich besucht habe, nachdem ich bei meiner Gotte war. Ja, das ist was auch, sagt man, was wollen wir das sagen? Jasper Bult weiß alles. In dos tres, quella fa in romance, la prova de vouch, in dos tres. Ja, aber es ist ein bisschen so, weil... Jasper Bults Bibliothek. Also Jasper Bult weiß alles, finde ich ein bisschen... Bisschen zu viel, ne? Ja. Bisschen dick. Das ist ja auch ironisch, gell? Mhm. Oder beziehungsweise es geht ein bisschen in die Richtung Sage, weißt du? Ja. So der große Weise am Berg, um dem zu gehen. Du gehst zum Eremiten und fragst ihn, hallo, Herr Eremit, ich habe eine Frage. Ich suche die Diales, wo muss ich hin? Weißt du so? Genau. Ja, so ist es aber. Genau so ist es. Ja, also ich würde dir empfehlen, ins Münstertal gehen. Dort würde ich go suchen nach Müsteir. Oberhalb Müsteir ist Guad, das ist so eine Waldlichtung. Und dort gibt es La Fora de las Diales. Jasper Bult. Also die Höhle von der Diala. Romanist und Kulturvermittler. Baspels. Bei der Aue der Pisch, das ist ein Wasserfall. Pisch heißt Bruns auf Romanisch, aber das ist klar, oder? Der Bruns vom Berg, der Wasserfall. Das wird eben erwähnt, 1551 schon auf Latinisch, von dem verrückten Dichter, der dort geboren ist, in dem Guad, in der Waldlichtung. Er heißt Shimon Lem. Und dort hat er eben die Sage, die man dann später auch aufgezeichnet hat, von der Fora de las Diales im Müsteir, die hat er dann in dem latinischen Werk drin. Und dort heißt dann einfach: Dies ist der Ort, wo die Bauern Najaden und grottengewandte Napeen, grüne Dryaden und Oreaden vom schwarzen Fels göttliche Nymphen alle sahen und auch die Schwester des Phöbus. Mit einem verderbten Wort nannten sie diese auch Dialen. Man kann dann seitlich an diesem Wasserfall so einen Zickzack hoch. Da war ich ganz allein und habe dieses Rauschen in meinen Ohren gehabt und in diese Gischt reingeschaut. Und da drin sieht man natürlich, wenn man will, allerlei Wesen, die da tanzen oder die von einer Seite vom Fels auf die andere huschen. Und das ist ein spezieller Ort. Aber da hast du sie gesehen, oder? Ich. Du weißt nicht, ob sie es waren. Aber etwas hast du gesehen. Ich habe was gesehen, aber das hat natürlich längst nicht meinen Erwartungen. Okay. Das war zu wenig. Okay, jetzt müssen wir aber echt mal von deinen Erwartungen sprechen. Ich glaube doch an Feen. Ganz fest, ganz fest. Ich glaube doch an Feen. Das Spannende ist ja, und jetzt kommen wir rüber zum Wort selber, von der Diala oder Diaula, dass das von einer weiblichen Form von Diabolus kommt. Diabolus ist der Teufel auf Latinisch. Und weil der in der Kirche so wichtig ist, ist die Form blieben. Diabolus gibt Diavel auf Romanisch. Und bei der hypothetischen Diabola, dort hat es dann eben nicht ein Diavla gegeben. Nach Diavel, männlich, Diavla, weiblich. Sondern dort ist die alte Lutherentwicklung, die von keiner Kirche beeinflusst ist, gibt dann Diaula. Und dann in der Verkürzung, wie wir das haben, im Münstertal und im Unteren Gedin, dann Diala. Und so gesehen, wenn sie die weibliche Form ist vom Teufel, dann ist klar, dass sie Geissen für uns hat. Nur der Unterschied ist, der Teufel ist negativ, das ist das Verderben, das ist der Satan. Und das weibliche Gegenstück, das ist eigentlich fast nur positiv definiert. Bei den Felsen von Naluns gab es Dialas. Sinils Krabs de Naluns, Sura Devi Dialas. I venivan giù. Sie kamen herunter und halfen den Leuten rächen und das Heu auf den Wagen laden. Sie waren gute Wesen, hilfsbereit. In Squall waren sie am ehesten in Bradella zu Hause. Und in Glemja halfen sie einer armen Frau, die ein Tuch weben musste. Jeden Abend kam eine Diala und legte eine Garnstrange vor die Tür. Dialas sind keine Hexen. Vor der Dialas hat man nicht unbedingt Angst, auch als Kind nicht. Das ist sogar so wishful thinking. Sie bringt zum Beispiel Speis und Trank sogar auf Silbergeschirr. Oder Diala zeigt der Kind der Heimweg. Sie tut auch Kohle schenken und die kann zu Gold werden. Sie tut Käse machen aus Gemsmilch, wo der Käse, den kann man brauchen und er nimmt nicht ab. Er ist immer da. Also das sind so Schlaraffenland-Fantasien. Wenn sie eben nicht respektiert wird, dann können sie zerstörerisch. Aber sie zerstören nur, oder sie gehen nur weg, wenn der Mensch ihnen zu nahe kommt. Und zu nahe kann er kommen, einerseits, weil die Diala wahrscheinlich auch besitzen Sachen. Man will den Schatz für sich, und wenn es jetzt auch nur ein Silberlöffel ist, Oder aber, weil die Idealen erotische Wesen sind. Also die sind schön und in die kann man sich verlieben. Und das, wenn es nicht. Verführen lassen sie sich auch nicht. Du musst aufpassen, was du da für Gedanken rausschickst. Die hören dir zu. Verführen und anlocken, das sind Worte, die gefallen denen gar nicht. Dann hat sie mir gesagt, es seien jetzt 3 Dialas anwesend und ich könne ihnen Fragen stellen. Haben sie dann bereitwillig geantwortet? Sie haben ja nicht mir geantwortet, sondern diese Alia Leon, die Feen-Readings, sogenannte Feen-Readings anbietet. Das ja. heißt, man kann sich durch sie via Skype verbinden mit einem Wesen. Also du musst anerkennen, du musst das richtig in dein Fühlen und Denken jetzt verankern. Es sind eigenständige Wesen mit einem eigenen Willen, die selbst entscheiden, wann, ob und in welcher Art sie sich zeigen. Das sind keine kleinen Tierchen oder süßen kleinen Wesenheiten, die man so anlocken kann. Um Gottes Willen, es geht hier wirklich auch um Respekt. Die sehr ehrenwerten und huldreichen Hohen Exzellenzen, die 3 Feen des Reiches des Guten, die Dame Flora, die Dame Fauna und die Dame Sonnenschein. Okay, alles klar. Kann ich dich auch unterbrechen? Natürlich. Ja, ja. Ist das also, wie ein Gespräch? So? Ja, es ist wie ein Gespräch. Also wenn du zum Beispiel was nicht verstehst oder ich irgendwas näher erklären soll, dann sag einfach Bescheid. Alia Leon, Medium und Seelentherapeutin, Skype. Mhm, okay. Zu Anfang ist es so, ich werde erstmal den Raum schützen und dann werde ich mich dann gleich verbinden und sie auch herrufen, okay? Okay. Mhm. Gut, dann bitte ich um ein paar Sekunden Geduld, es dauert einen Moment. Wenn man den Kontakt jetzt sucht zu dem Wesen, dann heißt das eine Transgression. Also man muss eine Grenze muss man überschreiten. Sie haben ein sehr langes, weißes Haar. Das aber nicht unbedingt das Weiß einer alten Frau, sondern im Prinzip wie weißblond, aber sehr, sehr helles Haar, sehr lang, ungefähr bis zur Hüfte. Ansonsten von der Kleidung her ist es so eine Art langes Kleid, sehr, sehr lang, so bis zu den Zehenspitzen. Ja, vielleicht so frühes 19. Jahrhundert oder so. Also sieht sehr ländlich aus, auch von der Art der Kleidung, würde ich sagen. Etwas rustikal, bäuerlich. Ja, okay. In den Sagen von früher wird beschrieben, dass sie Ziegenfüße haben. Mhm. Das finde ich schon sehr spannend. Ich habe sie barfuß gesehen mit ganz normalen menschlichen Füßen. Ich frage sie mal, was das zu bedeuten hat, ob es da eine Relevanz gibt. Das wäre sehr interessant, ja. Mhm. Also so wie ich das sehe, waren das keine Dialas. Das waren sie nicht. Also das kann ich nicht bestätigen. Mm-mm. Nee, also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal also aus ihrer Perspektive schaue, wurden die Sagen auch, verfälscht und sehr ausgeschmückt. Fantasie. Also auch gerade das mit den Ziegenfüßen, das wird ja auch gerne dem Teufel zugeschrieben. Also alles so ein bisschen in diese negative Ecke geschoben. Ja, das irritiert mich jetzt ein bisschen, weil das fand ich eigentlich immer so spannend an diesen Frauen, dass sie eben beides beinhalten, so das, was nach unten zieht und das, was nach oben. Ja, tut mir leid. Also zumindest zeigen sie sich jetzt nicht so. Ich kann sie nochmal fragen, ob sie vielleicht früher so sich gezeigt hat. Nee. Nee, also sie scheinen da sehr klar zu sein. Tut mir leid. Mhm. Okay. Etwas, das mich noch Wunder nehmen würde, kann man was sagen, wie viele Dialas es noch gibt im Engadin? Okay, ich frag mal. Mhm. Also ich sehe um die 53. 53. Endlich mal was, womit ich was anfangen kann. Ja, das glaube ich. Anna Maria Vital, Aura Soma, Beraterin, Schauspielerin, Krankenschwester. Allegre. Allegre, Signor Vital. Bienvenue. Grazie a tutti. Cent? Die Anna Maria hat ist eigentlich noch mal ganz weg von dem. Ja. Hat Bezug genommen auf die Mythologie, aber auch gesagt, dass sie damit nicht viel anfangen kann, beziehungsweise wenn sie mit Wesen Kontakt aufnimmt oder Wesen sehen möchte, dann befreit sie sich von allen. Versucht sie sich zu befreien von irgendwelchen Vorstellungen. Ja, das macht Sinn, finde ich. Mhm. Ja. Und sie hat effektiv auch schon, ja, ist in Kontakt getreten mit... Weißt du, das Wissen, das möchte ja verbreitet werden. Sie, die Wesen, möchten ja, dass wir sie wieder wahrnehmen. Das ist ja. Und wenn man natürlich verbunden ist, wenn man das Bewusstsein hat, dann wird man ja gebraucht als Instrument. Also so muss es, sonst kann es ja nicht funktionieren. Es braucht uns Menschen als Sprachrohr. Wir sind ihr Instrument, weil sie haben keinen direkten Zugang zu den Menschen. Wie jetzt Diales, gell? Ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist bei diesen Diales, ob denn einfach gewisse Menschen sie wirklich wahrgenommen haben oder ob sie sich echt so manifestiert haben, also in einen menschlich dichten Körper gegangen sind, damit sie mit gewöhnlichen Menschen haben können Kontakt aufnehmen können, habe ich mich jetzt wirklich nie damit befasst. Und das lässt sich ja auch nicht irgendwie beweisen. Aber offenbar hat es wirklich Menschen gegeben, wo sie zu der Zeit, wo die Legenden entstanden sind, eben wirklich wahrgenommen haben, auch gesehen haben, gell? Für mich das wichtigste Element ist meine Liebe zu diesen Wesen. Und meine Absicht, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, ihnen etwas Gutes zu tun. Nicht jetzt einfach nur aus Neugier oder aus «Das tut mir keinen guten Zugang», sondern wirklich meine Liebe, meine Herzenskraft ihnen zur Verfügung stellen. Und dann ging ich an einen Ort in der Natur, natürlich wirklich im Wald. Auf einem, es gibt ja so Waldlichtungen oder so. Sind wir da? Mhm. Mystische Plätze, wo man wirklich die mystische Kraft spürt. Und dort ging ich in die Stille. Zuerst einmal einfach ganz tief in mich rein. Bist du dann aufgegangen? So, aufgeschaut, da gefangen, ist das ein schöner Ort. Das ist ja wahnsinnig prächtig. Die Bäume irgendwie. Und dann echt in die, ins Herzchakra, also in die Herzqualität. Und dann warten. Und du bist dort unten gewesen und bist ein bisschen... Ja, jetzt hat eben so raufgeschaut beim Laufen. Und dann habe ich nachher... Das ist... So und... Katrin Stoll. Gärtnerin und Landwirtin. Braggio. Aber die weißen Gewand oder die Wesen, was auch immer da, die habe ich von unten gesehen. Mhm. Dann bin ich ein bisschen näher, aber also sorgfältig, wie wenn ich, das habe ich auch nicht so gewusst, ob die dann gerade weggehen. So. Also schon mit der Absicht und mit dem Wunsch, sie mögen sich zeigen, in irgendeiner Form. Hast du das Gefühl, dass sie haben dich auch bemerkt? Oder? Ja, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Es kann sein, dass ein inneres Bild kommt. Oder dass ein Geruch kommt. Oder ein Klang. Oder ein... Also ich habe bei ihr dann gemerkt, okay, da geht eine ganze Welt auf, für die ich nicht vorbereitet bin. Also yeah. Da geht es noch um viel mehr als nur... Eine Farbe. Das kann ganz verschieden sein. Also ich glaube, man muss oder man darf möglichst auch ohne fixe Vorstellung sein, wie sie sich zeigen. Weil in ihrer Dimension gibt es eigentlich die Formen, wie wir sie da haben, nicht. Nachdem du mit Anna-Maria geredet hast, warst du dann eben mit Katrin Stoll unterwegs und dann habt ihr eben diese Salbe gemixt, ne? Da. Pause. Ja, wir haben die Zutaten dafür gesucht. Und Katrin hat effektiv auch schon Feen gesehen. Machst du mir das zu den wilden Thymian? Ja. Und das war jetzt aber nicht im Unterengadin, das war im Galankatal, auch im Bündnertal, aber weit weg von dem Ort, wo man sich diese Sagen erzählt hat. Mhm. Also das waren jetzt keine Dialas, das waren andere Feen. Andere Feen, ja. Hast du das Gefühl, wenn man sich so Zeug auf die Stirn streicht, kann da wirklich etwas passieren? Kriegt man das Flash? Also man weiss ja, dass Kräuter irgendeine Wirkung haben. Ob die einatmest, trinkst oder ob die einreibst, das hat eine Wirkung. Das habe ich gemacht. Ich habe all diese Kräuter mir besorgt und in Mörser zusammengemischt und mir auf die Stirn gestrichen. Und sollte dann in der Lage sein, Feen zu sehen, oder? Das hat ja auch nicht funktioniert. Jetzt habe ich wieder einen Ort mehr, wo ich probieren könnte, Feen zu begegnen. Ja, vielleicht ist es so, wenn man will, ganz fest. Vielleicht ist das nicht so eine gute Voraussetzung. Stell mir jetzt vor, ob du jetzt der Martin bist oder jemand anderes. Ich habe den Eindruck, das könnten wahrscheinlich alle sehen. Es ist, glaube ich, nicht so eine gute Voraussetzung, wenn es uns verroten jetzt einfach an den Haaren herziehst, dass jetzt die Fee die Nacht musst sehen, oder? Da hatte ich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, als ich sie gefragt habe, darf ich da mal reinstehen? Weil man hatte wirklich so ein bisschen Respekt, diesen Ort zu betreten. Nicht nur, weil ich wusste, sie hat dort Feen gesehen und hat sich ihnen nicht genähert, sie hat auch einen Diskretionsabstand gewahrt, sondern einfach, weil das wirklich was hat. Also dieser Ort hat was. Und da so rein trampe mit dem Mikrofon. Du hast gesagt, auf die Stirne, gell? Ja. Das ist ja schon so ein spezieller Punkt. Für eine Sicht oder eine Klarsicht. Du machst ein Kreuz. Also meine Feen reagieren sehr schlecht auf Kreuz. Aha. Das sind heidnische mit den Killen, die haben es gar nicht gut. Das ist so, so richtig. Aber ganz tief, oder? Ja. Und wir haben uns da versucht zu unterhalten und so, hallo, ja, wie war die Reise? Und dann hatte ich eben schon Angst, dass wir das Interview gar nicht machen können wegen diesem Lärm, dass das halt immer drauf ist und das nicht. Separam, видел материал. Dann sind wir in sein Haus rein. In seiner Stube. In absoluter Stille. In diesem geschützten, dieser Höhle eigentlich. In diesem Engadinerhaus, das ist wie eine Höhle. Ja, genau. In dem Moment. Wie der Ort, wo die Dialas nach Überlieferung wohnen. Im Stein, im Fels drin. Domenic Andri, Romanist und Schriftsteller. Zurz. Das sind ja Frauen, oder? Frauengestalten. Und die Dualität, ja, die gibt es ja, kann man sagen, allgemein. Wenn man schaut, Maria, die himmlische, wo mütterlich ist, unterstützend und warmherzig. Und die andere Seite wird Eva, wo mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Und beides zusammen macht ja die Faszination aus. Allgemein von Frauen, würde ich sagen. Und die alle sind ja da nicht viel anders, außer dass sie geistfühlt sind. Ich habe das Gefühl, es sind Projektionen von Männern, ja, Fantasie von der. Ja, das ist jetzt schon zu viel gedeutet. In Val Faler er in Gwaut de Gember, che geven fin in Val Bearcla. In quest Gwaut er in Bläres Dialas, che faceven savens de Spretsch ora les Aklas. Siontkins ne pudeva becchles cifar, ani da fiou al Gwaut durasum en fin entadim. Im Val Faler gab es einen Arfenwald, der bis nach Val Bearcla reichte. In diesem Wald gab es viele Dialas, die immer Unfug trieben, auf den Maien säßen. Da man sie nicht einfangen konnte, haben die Menschen den Wald angezündet. Ja. Von zu äußerst bis zu innerst. Es hat einfach irritiert, weil die Leute sie nicht einordnen konnten. Das ist für so eine kleine Gemeinschaft, die übersichtlich ist, wo man, wenn man Unbekannte trifft, zuerst nach der Herkunft fragt und so. Ist das natürlich irritierend. Und wenn jemand nicht Antwort gibt oder einfach ausweicht, weil das wollen sie zuerst wissen, und die Leute können einordnen. Zu wem gehörst, woher kommst, also deine Familie und dann nachher das Verwandtschaftsverhältnis noch feststellen. Und bei den Dialen geht das alles nicht. Das irritiert und fasziniert. Mhm. Früher hat man sich vorgestellt, dass es noch andere so Erdwesen gibt. Also wilde Leute, zum Beispiel im Prättigau gibt es so Sagen von wilden Leuten, die auf den Bergen gewohnt haben, genau gleich geschafft haben wie die Leute im Tal. Und die haben einfach geheuert, wildes Heu, und haben Gämsen gemolken und so. Die haben einfach auf einer höheren Stufe gelebt. Im Gebirge. Und da hat es noch Diskussionen gegeben, ob es die gibt oder nicht, noch im 18. Jahrhundert. Und da Drachen, über die haben sie auch geredet. Und dann hat es auch Zeugen gehabt, Leute, die das bezeugt haben. Und bei alles gibt es ja auch, in diesen Aufzeichnungen gibt es ja auch, dass jemand sagt, ich habe noch jemanden kennt, der noch die alle gesehen hat. Aber es ist immer früher, oder? Es ist immer so etwas aus unserer Zeit. Es gibt schon Leute, die noch überzeugt sind, dass es die alles gibt. Ich glaube schon. Aber es gibt sie. Ja, weil es so eine Kombination von irdisch und himmlisch, von materiell und ideell, ja, sind eigentlich Menschen, außer das mit den Füßen. Aber sonst sind sie ja. Wir sind ja auch geistig und körperliche Wesen. Und haben unsere. Es ist eine Projektion, ein Symbol. Und als Symbol existiert es schon. In der Giada, durante la raccolta de Fein, alla Diala rasa ora in der Toaglia sin il Pradavant e centas in quelle Speises, perché il Spurs aien in Zaceda gentar, ed ella adic, mangia e lascia. Einmal in der Zeit der Heuernte hat die Diala ein Tischtuch auf der Wiese in Pradavant ausgebreitet und Speisen darauf gestellt, damit die Bauern zu Mittag essen könnten. Und sie hat gesagt, iss und lass. Ed allora ein Famel in Nausch en Gulain cedun d'argent. Und dann hat ein Knecht, ein Böser, einen silbernen Löffel gestohlen. Sin quai alla Diala cominza a burgi ed è fuggida. Und da hat die Diala geweint und ist geflohen. Ich habe einfach mir vorgestellt, dass es etwas mit der Beziehung Mann-Frau, mit der Erotik zu tun hat. Im Inchon, wenn il Nebel der Prada wand, ich lasse Krudar pliegen in il Pra. Mo quattro de guts mince giada. Dass der Mann etwas nimmt, sich nimmt. Und jedes Jahr kommt die Wolke von Prada wand und lässt Regen fallen auf die Wiese. Quai? Aber nur 4 Tropfen jedes Mal. Einen Übergriff macht. Das ist die Rache der Diala. Il vendetta della Diala. Dass er den Löffel mitnimmt. Was ziemlich wichtig ist für sie, weil sie ist ja auch Silber und sie ist ja weiss und es gehört zu ihr. Es ist etwas Wertvolles und etwas, wo er ihr raubt, gegen ihren Willen. Sie schenkt es ihm nicht. Er nimmt sich. Und das ist dann nachher Grund genug, dass Es ist der Fehler, also das, sein Verschulden, dass sie dann nachher nicht mehr kommt. Es ist nicht nur materiell, sondern es ist wahrscheinlich auch etwas Symbolisches, das er ihr nimmt. Und da habe ich auch gemerkt, wie wichtig das war, oder das immer noch ist. Ist es wirklich die Suche nach der Fee oder nach diesem Gefühl, das damals mit der Fee, mit der Diala verbunden war? Ja. Nächster Halt. Und es ist schon ein großer Teil ist das, dass Zürich, ich... Zürich Hauptbahnhof, Endbahnhof. Jetzt, wo meine Familie im Engadin eigentlich nicht mehr oder fast nicht mehr existiert, weil sie gestorben sind oder weggezogen sind, ist das mein Anker dort. Also das ist mein Bezug. Ja, verstehe. Wenn ich dorthin gehe und in Schkol aus dem Zug aussteige, dann ist das einfach mehr als ein Dorf in den Bergen, sondern da ist die ganze Geschichte mit verbunden. Menschen haben Fehler gemacht, Übergriff und haben zu viel gefragt. Ihr Geheimnis wollen lüften und das verträgt es nicht. Und ja, wahrscheinlich haben da zu viel für von ihrem Wesen. Sie ist ja ein übernatürliches Wesen. Und das Geheimnis muss gewahrt werden. Das war «La Nuvelette Pradavant». Und zwar ein Hörspiel, das Martin Bezzola geschrieben hat. Martin Bezzola, ein freier Arbeiter, Tonarbeiter und natürlich eben auch Autor. Wir haben es gehört, das Hörspiel. Und zwar ein Hörstück von Martin Bezzola mit denen, die mitgemacht haben. Der Elsa Bezzola, der Mensch Villetta, Rudolf Villetta, Jasper Pult, der Alia Leon, Anna Maria Vital, der Katrin Stoll und der Dominik Andri. Dazu als Erzählstimme der Christian Krone, Julia Glaus und auf Romanisch die Mevina Borger. La Nuvela della Pravent ist eine freie Radioproduktion, die der Hörspielmacher und Musiker Martin Bezzola im letzten Jahr in Eigenregie realisiert hat. Wenn Sie das Stück nochmal hören wollen oder auch wenn Sie es als Podcast herunterladen wollen, dann haben Sie noch eine Weile Gelegenheit dazu, und zwar online auf der Seite von srf.ch unter dem Stichwort Hörspiel. Das nächste Hörspielprogramm von SRF, das können Sie schon ab morgen hören, und zwar auf SRF 2 Kultur. Es ist die Radiofassung von einem der bekanntesten Theaterstücke vom 20. Jahrhundert, Tod eines Handlungsreisenden vom amerikanischen Schriftsteller Arthur Miller. SRF 2 Kultur bringt das in einer zweiteiligen Fassung am Samstag ab dem 8. und am Sonntag ab dem 5. Abend. So manche Liebesnacht hat in dem Song der Anfang von den Rolling Stones «Let's spend the night together». Es gibt immer wieder Lieder, Melodien, die das Leben beeinflussen von jemandem. So jemand haben wir zu Gast in der Sendung «Swiss Made», jetzt dann gerade noch der 9. Und zwar ist es Adele. Adele, die Mayuta heisst sie bürgerlich, aber sie ist als Künstlername Ade, ist nicht verwandt mit der Adele. Sie hat seinerzeit Laura Pausini gelesen. Das war der Anfang für sie, der Start für eine Karriere. Und jetzt ist ihre erste CD draussen. Die stellen wir vor, nach der 9. Nachricht und dem Sport in der Sendung «Swiss Made». Und da ist sie, «L'amore mio costante». Adesso qui, come un fermo immagine, sembra più diverso di un contesto ormai riverso. Volontariamente io resto ferma a modo mio e attraverso i vicoli del cuore guarderò lassù, dove ci violentemente.